Deutschlandfunk. Kommentar. Der Ukraine drohe eine russische Invasion, sagte der Präsident des Landes Petro Poroschenko, bevor er sich auf den Weg nach Berlin machte. Dort berät er sich zur Stunde mit Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Hollande. Schon vor dem Abschluss der Gespräche dürfte eines der Ergebnisse feststehen: das Festhalten am Vertrag von Minsk. Der allerdings hat, so Sabine Adler, keinerlei Chancen, jemals umgesetzt zu werden. Der entscheidende Akteur fehlt in der heutigen Berliner Runde: Wladimir Putin, der russische Präsident. Er hat es in der Hand, ob in der Ostukraine Kämpfe aufflammen, wieder aus größeren Rohren als 100 mm Durchmesser gefeuert wird, neue Gebiete oder Wege wie der zur Halbinsel Krim freigeschossen werden. In dem pro-russisch besetzten Territorium soll kein Frieden einziehen, um der Ukraine keine Ruhe zu gönnen. Dass sich auch die Separatistengebiete nicht entwickeln können, nimmt Moskau in Kauf. Ausgerechnet Putin mahnt ständig die Umsetzung des Friedensabkommens von Minsk am lautesten an, wissend, dass diese Vereinbarungen selbst beim besten Willen nicht realisierbar sind. In der Ostukraine sollen im Oktober Wahlen stattfinden, doch unter Kriegsbedingungen können weder Wahlkampf noch Wahlbeobachtung erfolgen, wird die Veranstaltung eine Farce. Solange das Gebiet besetzt ist, können ukrainische Einheiten auch die Grenze zu Russland nicht überwachen, wie das Minsk vorsieht. Kurz, der Friedensprozess steckt in einer Sackgasse, braucht dringend einen neuen Impuls. Der erste ukrainische Präsident Leonid Kravtschuk hatte ausgerechnet zum heutigen Unabhängigkeitstag die Abtrennung der besetzten Gebiete Donetsk und Lugansk vom Rest des Landes angeregt. Die fühlten sich ohnehin nicht von Kiew vertreten, machten keine Anstalten, die pro-russischen Anführer davonzujagen, dann könne man sie auch links liegen lassen, solange die Kraft für eine Rückeroberung fehlt. Kravtschuks Idee mag von fern vernünftig klingen, de facto gießt er Öl ins Feuer. Die Freiwilligenverbände, Nationalgarde, Reservisten, Soldaten, von denen insgesamt, wie Poroschenko heute am Nationalfeiertag erinnerte, 2100 Mann getötet wurden, müssten sich fragen, wofür sie bislang in den Krieg gezogen sind. Kravtschuks Vorschlag, den Donbass sich selbst zu überlassen, wäre eine Kapitulation, die die pro-ukrainischen Kämpfer kaum schlucken werden. Ein wahrer Bürgerkrieg würde drohen, nicht mehr gegen die von Russland unterstützten Kräfte, sondern innerukrainische Kämpfe. Poroschenko ging heute in seiner Ansprache in Kiew nach der Parade mit keinem Wort auf diese Idee ein. Er hat einen ganz anderen Vorschlag: UN-Friedenstruppen, idealerweise mit europäischen Blauhelmsoldaten, in die Ostukraine zu entsenden. Die könnten besser als die unbewaffnete und noch immer unterbesetzte OSZE-Beobachtermission kontrollieren, wo welche Einheiten mit welchen Waffen agieren. Der ukrainische Staatschef hatte diesen Vorschlag schon im Februar, unmittelbar nach der Verabschiedung des Minsker Friedensplans, gemacht. Doch damals schenkte ihm niemand Gehör. Nach der Marathonsitzung hätte man sich vermutlich auch über ein abgeschriebenes Telefonbuch gefreut. Hauptsache, man konnte irgendetwas Gemeinsames vorweisen. Jetzt hat Poroschenkos Idee einer europäischen Friedenstruppe vielleicht doch eine Chance.